schwarze Schatten bei Nacht. Es ist gut, denn dann sieht man mich nicht. Keiner darf mich hören, keiner darf mich stören. Und mit Zauberkraft schaffe ich Menschenträume still und leise auf den Mond, denn er braucht sie heut Nacht. Magische Nacht, nur der alte im Dunkeln zum Mond raufgebracht. Magische Nacht, nur der alte Mond weiß noch genau, wo die Liebe wohnt. Gehst du hinein, findest du sie auf Träumen gemacht und auf Fantasie. Magische Nacht. Im Dunkeln zum Mond raufgebracht. Magische Nacht, nur der alte Mond weiß noch genau, wo die Liebe wird. Gehst du hinein, findest du sie aus Träumen gemacht und aus Fantasie. Magische Nacht und die Liebe wächst mit jedem Traum, es ist wie verhext. Vielleicht um zwei. recorded about 10 years ago. Yo-yo. Jojo.